weltlich aus Verachtung. Das, o weltlich aus Verachtung, in betrübter Einsamkeit. Betrübte Einsamkeit, in betrübter Einsamkeit, in betrübter Einsamkeit. Verachtung in betrübter Einsamkeit, in betrübter Einsamkeit, in betrübter gekommen und mein Opfer angenommen, bleibet bei mir alle Zeit. Jesus, dir ins Fleisch gekommen und mein Opfer angenommen, bleibet bei mir alle Zeit. Bleibet bei mir alle Zeit. Betrübter Einsamkeit. Lass, o Welt, mich aus Verachtung, lass, o Welt, mich aus Verachtung in betrübter Einsamkeit.